Ihre Schwestern, die inzwischen beide Mütter geworden sind, blicken vom Steg aus ihr nach, wenn sie kraulend die Dampferrute kreuzt und noch weit darüber hinaus schwimmt, bis ihre Badehaube nur noch als stecknadelgroßer Punkt zu sehen ist, während sie selbst am Ufer bleiben, um mit ihren Kindern im Flachen zu planschen. Die Schwestern essen gern Krebse, aber sie kreischen, wenn ihre jüngere Schwester die zappelnden Tiere im Genick packt und ohne Ekel ins Netz wirft. Verheddert sich die Schaukel der Nichten und Neffen in einem Ast der großen Eiche, ist sie es, die sich sofort mit Händen und Füßen in die Furchen der Rinde krallt und behende hinaufsteigt, sich rittlings auf Ästen vorwärts schiebt und dann die Schlaufe, als wäre es nichts, aus dem Blätterwerk löst. Die älteren Schwestern und deren Kinder schlafen sich aus, bis die Haushälterin mit dem Gong zum Frühstück ruft. Sie aber wandert schon vor dem Frühstück mindestens eine Stunde. Die Klinke des großen Eingangstors ist, wenn sie losgeht, an kühlen Morgenden oft noch feucht vom Tau. Bis hinauf in den Wald wandert sie und dann mit Blick auf den See quer über die Felder heimwärts. Jeden Sommer besuchen die Schwestern mit ihrem Nachwuchs sie für einige Wochen auf der Scholle, baden, essen und tauschen Rezepte, sehen der Kinderlosen beim Lachen zu und lassen ihrerseits während der Mittagsruhe ihre Körper im Schatten schmelzen. Sie erholen sich, wie es heißt. Aber manchmal sehen sie, während sie doch alle Anstrengungen unterlassen, dennoch nicht aus wie Frauen, die sich erholen, sondern so, als warteten sie auf irgendetwas, und das Warten fiele ihnen nicht leicht. So gehen die Jahre und sind wie ein Jahr. Ob die Maikäferplage 37 war oder doch ein Jahr später, könnte sie jetzt gar nicht mehr sagen. Nur an das Geräusch erinnert sie sich bis auf den heutigen Tag, wie es sich angehört hat, als sie mit ihrer Nichte beim Fahrradausflug über die Käfer fuhr, die den Sandweg in eine dunkle, wimmelnde Fläche verwandelten. Wie es damals unter den Reifen knackte, das weiß sie noch immer. Alle Sommer wie einer. Ob es 38 war oder 39, vielleicht auch erst 40, als sie begannen, den Steg des leerstehenden Nachbargrundstücks zu nutzen, und wann ihr Mann das Bootshaus an den Steg anbaute, wüsste sie jetzt nicht mehr genau zu sagen. Das Bootshaus hat er wohl erst gebaut, als ihnen der Nachbargrund schon gehörte. Aber wann das war? Sommer um Sommer schwimmen, Sonnenbaden und Himbeeren pflücken am Waldrand gegenüber vom Haus. Herbst um Herbst hören, wie der Gärtner das Laub im Garten zusammenrecht. Riechen, wie er die modrigen Haufen verbrennt. Winter um Winter sich auf dem Segelschlitten über das Eis jagen lassen, danach mit rotgefrorenen Fingern die Segel einholen und schnell ins Haus, die Hände am Ofen aufwärmen, bis sie wehtun. Ostern um Ostern harte Eier zwischen den ersten Blumen verstecken, für Neffen und Nichten. Alles wie eins. Heute kann heute sein, aber auch gestern oder vor 20 Jahren. Und ihr Lachen ist das Lachen von heute, von gestern und genauso das Lachen von vor 20 Jahren. Die Zeit scheint ihr zur Verfügung zu stehen wie ein Haus, in dem sie mal dieses, mal jenes Zimmer betreten kann. Kennst du den? Während sie ihr ganzes Leben gelacht hat, sind ihre blonden Haare unmerklich weiße Haare geworden. Heute oder gestern oder vor 20 Jahren sitzt sie mit Freunden um einen großen Topf herum, in dem Krebse schwimmen, die sie nachmittags mit sicherem Griff ins Genick gefangen und später so lange gekocht hat, bis sie rot wurden. So einen Krebs zu essen ist gar nicht so einfach. Zuerst dreht man dem Vieh den Kopf ab und saugt den Saft aus, dann reißt man die Scheren ab und zieht mit einem kleinen Spieß das Fleisch daraus hervor. Das Beste an einem Krebs aber ist das Fleisch aus dem Schwanz, das nennt man sein Herz. Bevor man es essen kann, entfernt man das Gedärm des Krebses und legt es beiseite. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, sagt sie an irgendeinem der Sommerabende in irgendeinem der letzten 20 Jahre, während sie aus den Scheren das Mark saugt. Eben hat ein mit ihnen befreundeter Filmregisseur davon erzählt, wie schwer es für die Maskenabteilung sei, arische Schauspieler für die Rollen des lästigen jüdischen Schiebers Ippelmeier und dessen Gesellen als Semiten zu schminken. Bei den Probeaufnahmen jedenfalls sahen sie aus wie Waschechte, sagt der Regisseur und seufzt. Ihr Mann sagt, wir heißen euch Hoffen. Und sie sagt, Humor ist, wenn man trotzdem lacht.